Andacht vom 17.05.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Sei ein mündiger Sohn. Ich entschied mich letzte Woche, die meiste Zeit im Gebet zu verbringen, 5 bis 8 Stunden täglich. Ich musste da einiges in meinem Herzen vor Gott zurechtrücken. Ich verharrte vor ihm mit Fasten und Beten. Ich barg mich unter dem Felsen. Ich bin zurück und ich werde etwas mit euch teilen, was Gott mich persönlich hat erkennen lassen. Gott sucht nach erwachsenen Söhnen und Töchtern. Ich wurde an die Parabel von dem Sohn erinnert, der mit dem Erbe wegging und als Bettler zurückkam. Die Geschichte steht in Lukas 15. Der verlorene Sohn ging also zum Vater und sagte: Gib mir mein Erbe. Was wir nicht verstehen, das war nicht falsch. Wenn es falsch gewesen wäre, hätte der Vater Nein gesagt. Aber in der hebräischen Kultur kann man vom Vater ab dem Alter von 30 Jahren das Erbe einfordern. Dann jedoch bleibt man im Haus und im Beruf des Vaters und arbeitet dort. Also, zu nehmen, was ihm gehörte, war in Ordnung, aber wegzugehen war falsch. Wie alt war Jesus, als er sein Haus und den Beruf seines irdischen Vaters verließ? Er war 30 Jahre. Denn in der jüdischen Kultur war das Alter, wo man sein Erbe antreten konnte. Der Sohn in der Parabel wollte nur das Erbe. Leute, ich predige den neuen Bund leidenschaftlich. Ich werde damit nicht aufhören. Ich erhalte täglich Zeugnisse, dass Leben verändert wurden, dass Gemeinden gegründet wurden. Ich werde nie damit aufhören. Aber was dein eigenes Herz offenbart, wenn du den neuen Bund lebst, ist dein Blick auf Gib mir und ich habe alles, denn ich bin gesegnet. Denn im neuen Bund steht dir alles zur Verfügung und du wirst es erhalten, denn durch Glauben ist es dein Erbe. Es ist ein Zeichen von Unreife, wenn man den Fokus auf Gib mir legt. Wenn du dich Gott mit dieser Forderung nahst, ist das ein Zeichen deiner geistlichen Unreife und vielleicht landest du deshalb bei den Schweinen. Schau, was der Sohn zum Vater sagte, als er zum Vater zurückkam. Er bat nicht um Brot oder ein neues Kleid. Er sagte: Mach mich zu deinem Knecht. Als der Vater sah, dass das Herz des Sohnes sich von Gib mir zu Mach mich verändert hatte, machte er ihn zu seinem wahren Sohn. Das Herz, das Gib mir ruft, bringt dir viele Probleme. Viele Leben wurden zerstört durch diese Haltung. Viele Menschen sind von Gott enttäuscht oder wenden sich sogar ab. Gott, gib mir einen Dienst, gib mir eine andere Gemeinde, gib mir ein anderes Herz. Weißt du was? Der Herr wird dir das geben, durch Glauben. Das Herz, das Mach mich betet, wird dir alles geben. Und der Herr sagte zu mir: Reinhard, ein erwachsener Sohn hat das richtige Herzensbedürfnis. Dein Herz wird dein ganzes Leben regieren. Du hast so lange Probleme, wie du von Gott erwartest und nur mit einer Haltung von Gib mir auf ihn zugehst. Dein Vater wird dich gehen lassen, aber er wartet auf dich, bis du kommst und sagst: Mach mich. Als ich letzte Woche wusste, dass ich den Herrn wirklich intensiv suchen und Zeit mit ihm verbringen sollte, begann mein Herz zu schreien: Herr, lass mich mehr wie Jesus sein. Mach mich zu dem Sohn, der dich und dein Herz sucht. Ich will nicht für den Glauben bekannt sein, den ich habe, sondern für das, was mein Herz offenbart. Ich möchte die Menschen lehren, dass sie etwas werden, was im Himmel Bestand hat. Deshalb frage ich dich, welcher Herzensschrei ist da in dir? Gib mir oder mach mich. Da gibt es eine Studentin aus der EPS. Sie ist die verrückteste, die ich jemals gesehen habe. Sie heißt Jennifer, ist 25 Jahre alt. Sie lebt in Gorisiva. Ihr Mann besucht die EPS. Die EPS findet aber in Sao Paulo statt. Jennifer war hochschwanger und erwartete ihr erstes Kind. Deshalb wollte ihr Mann nicht zur EPS fahren. Jennifer rief mich letzte Woche an. Reinhard, hilf mir! Mein Mann will nicht zur EPS gehen, weil das Baby kommen könnte. Aber er muss dorthin, denn er braucht das. Er braucht diese Einheit über die Herzensveränderung. Hier ist, was mich berührte. Sie sagte, er muss gehen, er braucht das. Sie war bereit, hochschwanger, alleine zu Hause zu bleiben, damit ihr Mann das bekam, was er brauchte. Ich war so stolz auf sie. Ich verstand sie total. Wir fanden eine Lösung für sie. Der Mann blieb zu Hause, denn er erhielt die Möglichkeit, ein paar Monate später zu diesem EPS-Kurs zu kommen. Das Baby wurde zu Hause auf natürlichem Weg geboren. Es kam am Samstag, während der EPS. Unser Herzensschrei sollte sein, Herr, lass mich diesen Tag mit dir verbringen. Wenn unser tiefstes Bedürfnis ist, etwas zu werden im Reich Gottes, wird uns das formen. Gott hat mit vielen Kindern zu tun, die nur haben wollen. Wir müssen beten, mach mich zu der besten Person, die ich sein kann. Das wird dein Umfeld verändern. Wie traurig ist es doch, wie wenig die Kirche Jesus repräsentiert hat. Sie wollen alle nur haben, haben, haben. Glaubt ihr, dass es irgendeinen Wert hat, etwas zu haben, wenn Jesus kommt? Nein. Ich denke nicht, dass Gott Armut liebt. Armut ist dämonisch und böse. Das hat nichts mit Gott zu tun. Aber es geht um unsere Herzen. Wenn wir erwachsene Söhne sein wollen, wenn unsere Herzen Jesus repräsentieren, dann freut sich Gott über uns. Unreife Söhne, die nur rufen, gib mir, gefallen Gott nicht. Sie werden haben, aber sie werden die letzte Ernte nicht einbringen. Die letzte Ernte werden die erwachsenen Söhne einbringen, die den Vater verkörpern, wie er wirklich ist. Denn sie sehnen sich danach, in Jesus zu sein. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Jesus hat den Vater repräsentiert und wir sollen den Vater ebenso repräsentieren. Also, wenn jemand Jesus sehen will, soll er ihn in mir erkennen. Jesus sagte auch, wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. Und ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr viel Frucht bringt. Deshalb müssen wir beten, mach mich. Das waren die letzten 7 Tage mein größter Herzensschrei. Ich sehe, wie überall auf der Erde derselbe Herzensschrei in den Menschen aufsteigt. Was ist dein Herzensschrei? Willst du bekannt sein für das, was du hast oder wer du bist? Was wird geschehen, wenn du ganz in Jesus lebst, du wirst Frieden haben wie nie zuvor. Du wirst sicher sein, wie und wo du bist. Du wirst den Vater repräsentieren. Gestern in meiner Zeit mit Jesus las ich in Johannes 6. Wichtig ist Vers 15. Nachdem er viele Kranke geheilt hatte und Fisch und Brot für 5000 Leute vermehrt hatte, waren die Leute so berührt von all den Wundern, die Jesus getan hatte. Sie wollten Jesus zu ihrem König machen. Sie wollten Jesus eine Position geben. Aber das Herz Jesu war nicht: Gib mir. Er reagierte so. Er stieg allein auf einen Berg. Der Herr sprach zu meinem Herzen: Reinhard, es ist ganz klar, dass dein Herzensschrei nicht gib mir, sondern mach mich ist. Dein Herz sehnt sich danach, sich in mein Bild zu verändern. Aber wenn sie dich dann zu einem großen Mann machen wollen, dann musst du die Menge verlassen und in die Einsamkeit zu mir hinaufsteigen auf den Berg. Hört, Leute, willst du der gehorsame Sohn sein, der auf der Erde dient? Da brauchst du keine Position, da bist du der Diener aller. Niemand muss dir applaudieren. Dein einziges Gebet ist: Vater, mach mich zu dem Sohn, als den du mich siehst. Mein Gebet ist, dass rundum um die Erde eine Christenheit aufsteht, die betet: Herr, mach mich. Diese Braut wird rein und heilig sein, weil sie von Jesus rein und heilig gemacht wird. Und sie wird die große Ernte einbringen. Sie hat die Ressourcen des Reiches Gottes, aber das Reich Gottes besteht nicht in der Braut. Wonach schreist du? Was willst du von Gott? Soll er dir geben oder dich machen? Von Matthäus, dem Übersetzer. Matthäus soll seine Erfahrung dazu teilen. Er wusste das nicht, aber Matthäus ist einer meiner erwachsenen Söhne, der das kapiert hat. Jetzt von Matthäus. Ich hielt kürzlich eine Andacht mit einem engen Freund. Wir kamen zu Philipper 3. Jeder kennt dieses Wort, dass Paulus alles für Dreck hält im Vergleich zur Erkenntnis Christi. Es ist sehr gut, dass viele Christen das kennen und sich danach richten. Aber viele Leute kennen das Ende dieses Kapitels nicht. Am Ende schreibt Paulus unter Tränen an die Gemeinde in Philippi, Vers 18: Viele leben als Feinde des Kreuzes Christi. Es ist sehr interessant. Es gibt ein Verhalten, das uns zu Feinden des Kreuzes macht. Paulus spricht von Christen. Es gibt ein Verhalten, das Christen zu Feinden des Kreuzes macht. In Vers 19 führt er das aus. Ihr Bauch ist ihr Gott. Sie sind stolz auf Dinge, die Gott beleidigen. Sie sind irdisch gesinnt. Ich möchte mit euch diese Wahrheit teilen. Es gibt ein Verhalten, das uns zu Feinden Gottes macht, weil es das Kreuz anfechtet. Wie? Erstens, wenn wir mit unseren eigenen Bedürfnissen zufrieden sind, wenn wir tun, was wir wollen, wenn unsere Wünsche wichtiger sind als Gottes Wille. Zweitens, wenn wir stolz sind auf Dinge, für die wir uns schämen sollten. Ich sprach mit meinem Freund darüber, worüber wir uns schämen sollten. Hier geht es um Dinge, die keinen wirklichen Wert haben. Wenn die Menschen Wert auf Dinge legen, die nur irdischen Wert haben, Haus, Auto, Arbeit, Erfolg, das hat keinen Wert im Reich Gottes. Das macht keinen Sinn. Paulus sagt, sie sind stolz auf Dinge, über die sie sich schämen sollten. Das drückt Christus in ihrem Leben nicht aus. Und drittens, Ihr Denken ist nur auf Irdisches fixiert. Sie vergessen die Ewigkeit. Alles, was sie erreichen wollen, ist auf die Erde bezogen. Wir müssen Christen sein, die nicht zu Feinden des Kreuzes werden. Wir dienen dem einzigen Gott. Wir treffen nicht unsere eigenen Entscheidungen. Deshalb brauchen wir uns nicht an vergängliche Werte hängen. Wir müssen mit unserem Denken auf Ewiges fixiert bleiben. So beendet Paulus dieses Kapitel, Vers 20 und 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Er wird unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Ende der Ausführungen von Matthäus. Gebet von Reinhard. Jesus, wenn du nicht durch unseren Mund sprichst, sind unsere Worte nutzlos. Lass unsere Worte das sein, was du mitteilen willst. Dein Wort ist ein Schwert, ein Licht. Es bringt Feuer. Verändere ihre Gebete von gib mir zu mach mich. Lass dein Schwert die Herzen der Menschen verändern. Dein Feuer verschlinge alle Selbstsucht und ersetze sie durch den Wunsch, in dir zu sein. Der Wunsch Jesu in jedem Einzelnen. Amen.